Marie-Louise Könnecke, einfach, schön und gut. Leben an den Rändern der Konsumgesellschaft. Vorbemerkungen. Wikipedia, Gong. Wenn alle alles Wissen teilen können, wer weiß, was stimmt? Es bringt uns zusammen und unterscheidet uns Allwissende. Und es ist die Frage ein offenes Tor. Weil jetzt alle alles nach Bedarf nachschlagen können, schien mir ein Anmerkungsapparat entbehrlich, um auch Lesenden, die nicht mit dem hiesigen Literatur- und Bildungskanon vertraut sind, eine Orientierung zu geben, habe ich Geburtsdaten der zitierten AutorInnen und Basisinformationen direkt angefügt. Übernommene Begriffe, die es wert sind, sie näher anzuschauen, wurden kursiv gesetzt. Geschlechterbewussten Sprachgebrauch finde ich angebracht, wenn auch zuweilen störend, aber auch lustig, denn er verändert den gewohnten Satzrhythmus und unterbricht das meist unbewusste Man-Speaking. Vergleiche Luisa F. Pusch, geboren 1944, das Deutsche als Männersprache, Aufsätze und Glossen zur feministischen Linguistik, erschienen 1984. Trotzdem wollte ich nicht durchgehend gendern. Das wäre mir zu doktrinär. Leerzeilen wollen zum Durchatmen einladen. In der Abfolge der Texte möchte ich vom Allgemeinen ausgehen, um Konkretes zu entfalten, nicht umgekehrt. Nur aufgrund einiger genereller Voraussetzungen kann ich meine persönlichen Geschichten erzählen. Zitate. Ich finde nicht, dass man Frau sich mit Zitaten überhöht, denn das würde ein klar konturiertes Individuum voraussetzen, das sich mit fremden Federn schmückt. Mir ist bewusst, dass das die herrschende Meinung ist. Hartnäckig hält sich der längst obsolet gewordene Mythos vom künstlerischen Originalgenie. Ich kannte vor vielen Jahren eine damals schon alte Frau, die jedes Jahr ernsthaft darauf wartete, dass sie den Friedensnobelpreis bekommen würde. Denn sie allein hatte die Atemtherapie erfunden. Würde ich einen Nobelpreis beanspruchen, mindestens, dann für Copypasting, das ich für mich erfunden habe, sogar noch bevor ich kopieren konnte. Ich habe abgeschrieben. Seit dem Buch Mädchenjahre, 1978 erschienen, entwickelte sich meine Literaturarbeit von der Anthologie hin zur Collage, zur Lesart. Schon immer denke ich mir das Ich als Zusammengesetztes, ein fließendes Bild, aber bitte mit Quellenangaben. Das mit Wahrnehmung und Erinnerung immer neue Formen annimmt und seine, ihre Eigenart in der jeweiligen Auswahl und Verbindung zeigt. Der von dem buddhistischen Lehrer Thich Nhat Hanh, geboren 1926, geprägte Begriff des Inter-Being fasst das am ehesten. Auch ich wünsche mir eine Literatur der Zersplitterung als Medium des Mitleids, nämlich ein sich in alle Geschöpfe zersplittern, versprengen, verschütten, verteilen, zerstäuben. Zitat Friederike Mayröcker.